sitzt und der Hansi Grete küsst, wird der Tag erst richtig schön. Denn dann können sie beide bummeln gehen und im Park auf einer Bank sitzen sie dann stundenlang und erzählen sich mancherlei von der süßen Liebe und vom Mai. Jedes Wort hat nur den einen Sinn, Liebling, ich bin dir gut. Und da liegt dann so viel Liebe drin, man weiß ja, wie wohl das tut. Wenn es Feierabend ist und der Hans die Grete küsst, wird der Tag erst richtig schön, wenn er beide lustig bummeln geht.